Deutschlandfunk, Informationen am Abend. Und einen schönen Sonntagabend wünscht Ihnen Jürgen zu Heide. In diesen Tagen sind massenweise falsche Parolen unterwegs, wenn die Union zum Beispiel sagt, sie habe volles Vertrauen zu Johannes Rau und dessen verfassungsrechtlicher Urteilsfähigkeit, dann lohnt schon mal die ein oder andere Nachfrage. Und dabei stellt sich dann schnell heraus, dass aus den netten Hinweisen an den Bundespräsidenten ganz schnell Forderungen werden. Er darf nach Ansicht der Opposition das Gesetz zur Zuwanderung eben nicht unterzeichnen und damit basta. Auch auf der anderen Seite bei den Genossen wird viel geheuchelt. Wenn Gerhard Schröder etwa sagt, er habe keine Erwartungen an den Bundespräsidenten, dafür aber viel Vertrauen, dann lohnt sich auch hier die ein oder andere Nachfrage. Nicht unbedingt er selbst, aber andere Genossen bearbeiten zurzeit den Herrn Präsidenten und legen ihm ihre Rechtsauffassung in den Mund und demnach muss er seine Unterschrift unter das Gesetz setzen und das Ganze auch noch rasch. Über all das werden wir Sie zu Beginn der Sendung informieren. Und dann haben wir das Folgende für Sie vorbereitet. Köln. Unklarheit über angebliche SPD-Spenderlisten. Kandahar. US-Militärs entdecken Antragslabor. Beirut. Wird Arafat zum Gipfel kommen können? Teheran. Iran unterstützt Arafat mit Geld und Waffen. Ramallah. Todesschüsse im Nahen Osten. Und Lima. Bush will Kampf gegen Drogen verschärfen und gegen Ende der Sendung unsere Kolumne. Heute über die Zukunft der DDR-Vergangenheit. Wir beginnen in Berlin. In Berlin, aber auch anderswo, hat in Deutschland eine heftige Debatte darüber begonnen, ob Bundespräsident Johannes Rau das Gesetz zur Zuwanderung unterzeichnen darf, soll und muss, wenn es ihm denn in den nächsten Tagen zugeht. Dirk Müller fasst für uns die Debatte zusammen. Dieser Kanzler stellt Partei und Person über den Staat, so der Vorwurf von Angela Merkel an die Adresse des Bundeskanzlers. Für die CDU-Chefin ist klar, Gerhard Schröder bricht nicht nur seine Versprechen, sondern auch das Grundgesetz, Machterhalt und Parteitaktik ist ihm wichtiger als die Verfassung. Die Begründung von Angela Merkel, das Verhalten der Bundesregierung beim Zuwanderungsgesetz, aber auch Schröders Reaktionen auf die Kritik der Europäischen Union am deutschen Haushaltsdefizit sowie der Streit über die Finanzierung der Airbus-Maschinen. Harte Attacken also gegen den Kanzler. Die Union ist fest entschlossen. Sie will die umstrittene Entscheidung im Bundesrat zum Wahlkampfthema machen. Unterschreibt Bundespräsident Johannes Rau das Gesetz, geht die CDU-CSU nach Karlsruhe. SPD-Fraktionschef Peter Struck dagegen verteidigt die Entscheidung in der Länderkammer. Für ihn ist die Union ein schlechter Verlierer. Er wirft Kanzlerkandidat Edmund Stoiber vor, aus parteipolitischer Taktiererei den notwendigen Respekt vor der Verfassung zu opfern und macht deutlich, wir nehmen die Herausforderung im Wahlkampf offensiv an. Die Augen sind nun auf Johannes Rau gerichtet. Der Bundespräsident muss nun prüfen, ob das Gesetz mit der Verfassung vereinbar ist. Denn nur, wenn er das Gesetz unterzeichnet, kann es in Kraft treten. Wie lange die rechtliche Prüfung dauert, ist allerdings unklar. Feste Fristen für ein solches Verfahren gibt es nicht. So wird sich das Bundespräsidialamt entsprechend Zeit lassen, obwohl der Druck immer mehr zunimmt, möglichst schnell zu einer Entscheidung zu kommen. Die Rechtslage ist kompliziert. Dabei sind sich die meisten früheren Verfassungsrichter und Staatsrechtler einig, das Abstimmungsprozedere verstößt gegen das Grundgesetz. Sie verweisen auf den Artikel 51 der Verfassung, wonach bei einem Stimmensplitting das Votum eines Bundeslandes als ungültig gewertet werden muss. Dagegen wird die festgeschriebene Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten ins Feld geführt, der das Land mit seiner Stimme letztlich nach außen vertritt. In der Geschichte der Bundesrepublik hat es mehrere Fälle gegeben, in denen der Bundespräsident seine Unterschrift unter ein Gesetz verweigert hat. So hat Richard von Weizsäcker 1990 das Gesetz zur Privatisierung der Flugsicherung abgelehnt. 1994 unterschrieb er die Neuregelung der Parteienfinanzierung nur unter großen Bedenken, stellte die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz in Frage. 1976 verweigerte Walter Scheel die Unterzeichnung der Wehrpflichtnovelle. 1970 sah sich Gustav Heinemann mit Bezug auf eine Entscheidung der Karlsruher Richter nicht in der Lage, für das von Bundestag und Bundesrat beschlossene Architektengesetz grünes Licht zu geben. Das war Dirk Müller, so viel aus Berlin. Im Zusammenhang mit der SPD-Spendenaffäre in Köln gibt es ja ganz unterschiedliche Listen. Es gibt einmal die Liste des früheren Schatzmeisters, auf ihr stehen 42 Namen und die sind offiziell noch nicht veröffentlicht worden. Viele der Namen kennen wir inzwischen, allerdings wissen wir auch, dass es nicht immer stimmt und dass nicht jeder Name auch wirklich ein Spendensünder sein muss. Dann gibt es eine Liste mit etwas mehr als 20 Namen. Das sind diejenigen, die sich selbst beim Finanzamt angezeigt haben. Auch das hat noch nicht unbedingt etwas mit Schuld zu tun, eher mit der Sorge, dass da möglicherweise vor dem Finanzamt etwas anbrennen könnte. Das alles ist natürlich ein Klima, in dem Gerüchte besonders gut gedeihen. Auch an diesem Wochenende, Volker Wagner fasst sie für uns zusammen. Jürgen Schmude will in gut 4 Wochen mit seiner Aufklärungsarbeit fertig sein. Doch so schnell dürfte sich der Streit um empfangene und eingereichte Spendenquittungen innerhalb der SPD nicht beilegen lassen. Allein das Gefeilsche um die sogenannte Biziste-Liste, jenes Papier also, auf dem der frühere Schatzmeister des Kölner SPD-Unterbezirks Manfred Biziste die Namen von 42 Parteimitgliedern und Mandatsträgern festgehalten haben will, die die gefälschten Quittungen angenommen haben sollen, eskaliert seit Tagen. Tendenz steigend. Der vermeintliche Täter Biziste droht jetzt sogar seinem ehemaligen Landesverband. In Düsseldorf wird sich noch mancher wundern, zitiert ihn die Welt am Sonntag. Ob damit die Landesregierung gemeint ist oder die Parteizentrale unter Führung des neuen Vorsitzenden Harald Schartau, der heute genau 100 Tage im Amt ist, verschweigt Biziste. Er wendet sich offensichtlich gegen den Versuch der Landespartei, die Namen der 42 öffentlich machen zu wollen. Er hatte über seinen Anwalt Reinhard Birkenstock angeboten, die Liste Jürgen Schmude als Vertrauensmann zur Kenntnis zu geben. Doch Schmude winkte ab. Was soll das, reagierte er schon am Freitag nach der Landesvorstandssitzung in Düsseldorf, wenn die NRW-Parteiführung davon nichts erfahren darf und das womöglich dauerhaft. Biziste macht sich mit diesem Vorstoß allem Anschein nach zum ungebetenen Anwalt derer, die zwar Quittungen über ihn empfangen hatten und sich nun ohne genauere Anhörung dem Generalverdacht des Betrugs ausgesetzt sehen. Zur Gruppe derer gehört vor allem die Landtagsabgeordnete Annelie Käfer-Henseler. Sie hatte als einzige von 106 Kölner Mandatsträgern keine Ehrenerklärung abgegeben und stattdessen Harald Schartau einen ausführlichen Brief geschrieben. Am Freitag stellte ihr der Parteivorstand ein Ultimatum. Am Mittwoch soll sie um 17 Uhr vor der Wahrheitskommission Jürgen Schmudes erscheinen. Kommt sie nicht, droht ihr der Rausschmiss aus der Partei. Der Spiegel, der eigenen Angaben zufolge im Besitz der Biziste-Liste ist, meldet in seiner aktuellen Ausgabe, Frau Käfer-Henseler habe eine Spendenquittung über 3.000 Mark erhalten, ohne tatsächlich gespendet zu haben. Doch in der Welt am Sonntag widerspricht die Beschuldigte energisch. Sie könne mit Hotelrechnungen belegen, dass sie in besagter Zeit mit ihrem Mann im Ausland war. Sie verlangt nun eine Entschuldigung Harald Schartaus. Aber auch ohne diese Personalie dreht sich das Kölner Spendenkarussell immer schneller. Nachdem erst gestern der frühere SPD-Unterbezirkschef Kurt Uhlenbruch gebeichtet hatte, über rund 25.000 Mark Quittungen angenommen und eingereicht zu haben, bringt nun der Spiegel 2 weitere hochkarätige Namen ins Spiel. Der frühere Oberbürgermeister Kölns, Norbert Burger, und der Amtsrichter Michael Almer sollen demnach auch auf der Biziste-Liste stehen. Das war ein Bericht von Volker Wagner. Vor noch nicht allzu langer Zeit haben wir fast täglich über Antragserreger in den Vereinigten Staaten berichtet und bis heute ist eigentlich unklar, woher stammen diese Erreger. Die Amerikaner und die dortigen Ermittler haben keine zufriedenstellende Antwort geben können. Möglicherweise haben die Militärs in Afghanistan jetzt eine Antwort gefunden, denn die amerikanischen Truppen sind sich sicher, sie haben biologische Labore in der Nähe von Kandahar gefunden. Auch der Antragserreger könnte dort hergestellt worden sein und es handelt sich offenbar nur um eines von ganz vielen Laboren. Angelika Netz. Bislang tappten die US-Ermittler im Dunkeln. Wer für die tödlichen Antragsanschläge in den USA verantwortlich war, ist nicht geklärt. Doch nun führt eine Spur möglicherweise direkt zu Osama bin Laden und seinem Terrornetzwerk Al-Qaida. Ahmed Ibrahim al-Hasnawi, einer der Attentäter vom 11. September, ließ sich 3 Monate zuvor in einem Krankenhaus in Florida eine hässliche Wunde am Bein versorgen. Angeblich hatte er sich an einem Koffer verletzt. Nach dem 11. September wurde sein Krankenbericht dem John Hopkins Zentrum für Strategien zur Biowaffenabwehr übergeben. Das Ergebnis der Biowaffenexperten: die Wunde könnte auch durch die Berührung mit Anthrax entstanden sein. Der amerikanische Geheimdienst CIA ist sich ohnehin seit längerem sicher, dass die Al-Qaida biologische Waffen entwickeln wollte. Für CIA-Direktor George G. Tenet ist somit auch die jüngste Entdeckung eines Al-Qaida-Labors bei Kandahar nur ein Beweis mehr. Osama bin Laden hat ein hochentwickeltes Forschungsprogramm für biologische Waffen verfolgt. Bin Laden was pursuing a sophisticated biological weapons research program. Doch die Ambitionen des Al-Qaida-Führers überstiegen zum Glück bei weitem seine technischen Möglichkeiten. Seit Kriegsbeginn in Afghanistan haben die US-Streitkräfte mehr als 60 Verstecke der Al-Qaida untersucht und dabei über 370 Proben von allen möglichen Materialien sichergestellt. Nur in 5 Fällen gab es konkrete Hinweise auf Versuche mit biologischen Waffen. Auch in dem Labor bei Kandahar fanden die US-Ermittler lediglich einige medizinische Geräte und Materialien. Allerdings auch Unterlagen, die auf die Entwicklung von Anthrax schließen lassen. Doch auch hier wurden, so der Oberkommandierende der Streitkräfte in Afghanistan, General Tommy Franks, keinerlei Hinweise gefunden, dass Massenvernichtungswaffen tatsächlich je hergestellt wurden. Lots of work going on, but we have not found an indication that anything ever got mixed in the right way to create a weapon of mass destruction. Das Labor bei Kandahar wurde nie fertiggestellt und irgendwann während des Krieges von der Al-Qaida verlassen. Der Bericht über den Fund eines weiteren Biowaffenlabors bei Shaikot wurde von den US-Militärs nicht bestätigt. In der Region habe man lediglich eine verlassene Fabrik für die Herstellung von konventionellem Sprengstoff gefunden. Soweit Angelika Netz. Am kommenden Mittwoch werden sich die Vertreter von 22 Mitgliedstaaten der Arabischen Liga in Beirut zu ihrem Gipfel treffen. Eine der Fragen wird natürlich sein, wie viele werden es denn überhaupt sein, wie viele Führer? Wird Arafat zum Beispiel dazugehören? Wird er die Ausreisegenehmigung der Israelis bekommen, ja oder nein? Bislang ist das nicht klar. Dann wird man sich gewiss mit der saudischen Friedensinitiative beschäftigen. Auch hier werden die Antworten mit Spannung erwartet. Denn es gibt auch weniger friedliche Töne und den einen oder anderen im arabischen Raum, der darauf hinweist, dass man den Palästinensern doch endlich Waffen liefern möge. Karim El Gawari. Es ist einmal wieder soweit. Das höchste Gremium der Arabischen Liga, der Gipfel der Staatschefs, lässt bitten. Diesmal werden sich die arabischen Präsidenten, Könige, Sultane und Emire in der libanesischen Hauptstadt Beirut die Ehre geben. Vereint sein sollen sie nach der Gründungscharta der Liga von 1945 in dem Ziel, die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken und ihre Politik zu koordinieren, um zu einer gegenseitigen Kooperation zu gelangen. Kein einfaches Unterfangen für die 22 Mitglieder der Liga. Deren Hauptproblem war von Anfang an, sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen zu können. Denn, so steht es in der Charta ebenfalls festgelegt, jedes Mitglied hat die Regierungssysteme zu respektieren, die in den anderen Mitgliedstaaten etabliert sind. Ihre erste große Krise durchlief die Liga, als Ägypten 1979 mit Israel den Camp David Friedensvertrag unterzeichnet hatte und damit als erstes arabisches Land diplomatische Beziehungen zum kontroversen Nachbarstaat Israel aufnahm. Die anderen Mitglieder beschlossen daraufhin kurzerhand Ägypten zu suspendieren. Auch wenn Ägypten 10 Jahre darauf doch wieder in den arabischen Reihen aufgenommen wurde, geblieben sind die Kontroversen um das richtige arabische Verhältnis zu Israel. Zweiter Zankapfel innerhalb der Liga ist der Irak. Noch nie waren die Meinungen der Arabischen Liga so geteilt wie auf dem 18. arabischen Gipfel im August 1990, kurz nach der irakischen Invasion in den Kuwait. Symptomatisch war, als der kuwaitische Außenminister Sheikh Sabah al-Ahmed al-Sabah überstürzt mit blutbespritzter weißer Robe den Sitzungssaal verließ. Das Gerücht ging, er sei in einen Faustkampf mit seinem irakischen Kollegen Tariq Aziz verwickelt gewesen. In Wirklichkeit hatten die beiden ein Wortgefecht, in dem Aziz den Kuwaiti als imperialistischen Agenten beschimpft hatte. Sabah stürmte daraufhin wutentbrannt zum Ausgang und knallte gegen eine Glastür, die er übersehen hatte. Am Ende beim eigentlichen Gipfeltreffen waren es aber die Irakis, die protestierend einen Sitzungssaal verließen, der kaum mehr uneins hätte sein können. Von 20 anwesenden Staaten verurteilten 12 die irakische Invasion und unterstützten die Forderung der Golfstaaten, arabische Truppen für die von der USA angeführten Anti-Saddam-Koalition zu entsenden. Auch heute, 12 Jahre später, bleiben die grundsätzlichen Probleme der Liga, Israel und Irak ungelöst. Erneut wird es in Beirut heißen, wie stellen sich die Araber zu Saddam Hussein und zur Forderung, erneut UN-Waffeninspektoren in den Irak zu lassen. Doch das zentrale Thema des Gipfels wird Israel sein. Saudi-Arabien wird seine Friedensinitiative einbringen. Darin werden Israel friedliche diplomatische Beziehungen angeboten, sollte sich Israel aus den 1967 besetzten arabischen Gebieten zurückziehen. Würden die arabischen Staatschefs am Ende der saudischen Resolution zustimmen, dann wäre das erste Mal die Uneinigkeit der Liga wieder überwunden und das ausgerechnet in Sachen Israel. Land für Frieden würde dann das einheitliche arabische Angebot an Israel lauten. Karim el-Gawari mit seinem Ausblick auf den Gipfel am Mittwoch. An diesem Wochenende gab es Meldungen, demzufolge der ägyptische Präsident Hosni Mubarak nicht kommen sollte zu diesem Gipfel. Diese Gerüchte wurden dann allerdings wieder dementiert, aber sie zeigen natürlich die Nervosität, die herrscht. Absagen hat es bisher offiziell nur von Libyens Staatschef Muammar el-Gaddafi gegeben und der irakische Präsident Saddam Hussein wird auch nicht erscheinen. Beide wollen allerdings Vertreter schicken. Es gibt auch, das haben wir vorhin schon angesprochen, weniger friedliche Töne. Und es gibt natürlich auch massive Unterstützung für die Palästinenser, zum Beispiel mit Waffen und Geld, um sich den Israelis zu widersetzen. Zum Beispiel aus dem Iran, Martin Wagner. Nach Einschätzung des amerikanischen Geheimdienstes arbeiten der Iran und PLO-Chef Yasser Arafat seit einigen Monaten eng zusammen. Teheran unterstützt demzufolge die Palästinenser in ihrem Kampf gegen Israel mit Waffen und Geld. Das berichtet die New York Times in ihrer heutigen Ausgabe. Gestützt auf amerikanische wie israelische Geheimdienstquellen zeichnet die Zeitung das Bild einer Beziehung, die sich seit Mai letzten Jahres entwickelt hat. Damals trafen sich enge Vertraute von Arafat mit iranischen Regierungsvertretern, und zwar in Moskau, wo Arafat Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin führte. Dies kann durchaus als Kehrtwendung bezeichnet werden, denn zur Zeit der Friedensverhandlungen mit Israel empfand Arafat den Iran als Gegner, der seine Politik nicht gut hieß. Dies änderte sich mit Ausbruch der zweiten Intifada im Herbst 2000, als die Palästinenser nach einem Besuch des damaligen Oppositionsführers Sharon auf dem Tempelberg den Kampf gegen Israel eskalierten. Die USA gehen davon aus, dass die extremistische Gruppe Islamischer Dschihad schon seit längerem von Teheran finanziert wird und dass sich jetzt eine relativ enge Beziehung zu Palästinenserpräsident Arafat selbst entwickelt hat. CIA-Direktor Tenet sagte erst letzte Woche bei einer Anhörung im Senat, dass nach Informationen seiner Behörde die Reformer in Teheran an Einfluss verlieren und dass die radikalen Kräfte auf dem Vormarsch sind. Als konkrete Zeichen der engen Zusammenarbeit mit den Palästinensern werden zwei Vorfälle gewertet. Zum einen das Schiff mit Waffen, das Anfang des Jahres von Israel im Roten Meer aufgebracht wurde. Die USA sind mittlerweile davon überzeugt, dass die israelische Darstellung stimmt, wonach dies eine iranische Lieferung an die palästinensische Führung war. PLO-Chef Arafat hat stets behauptet, damit nichts zu tun zu haben. Der zweite Hinweis sind Angriffe der Palästinenser auf israelische Panzer. Zweimal gelang es Palästinensern bisher, israelische Panzer mit Bomben, die am Straßenrand deponiert wurden, in die Luft zu jagen. Dies entspricht dem Vorgehen, mit dem die vom Iran unterstützte Gruppe Hisbollah jahrelang im Süden des Libanon gegen die israelische Armee gekämpft hat. Das Ziel ist es, so ein amerikanischer Geheimdienstmann, die Lage im Westjordanland für Israel so unerträglich zu machen wie einst im Libanon, aus dem sich die israelische Armee vor knapp 2 Jahren zurückgezogen hat. Der Bericht der New York Times zeigt nicht nur die Beziehungen zwischen Teheran und der Palästinenserführung auf, sondern auch, wie eng der amerikanische und israelische Geheimdienst zusammenarbeiten. Das war ein Bericht von Martin Wagner. Das soeben Gehörte zeigt natürlich, warum sich die Israelis schwer tun, Palästinenserpräsident Arafat ausreisen zu lassen. Er werde Ramallah nicht verlassen können, solange er nicht gegen den Terror vorgeht. Das ist der Standardsatz der israelischen Regierung. Und da der Terror weitergeht, dürfte das schwierig werden. Die Amerikaner selbst, sie haben auch ein unmittelbares Treffen mit Arafat ausgeschlossen, zum Beispiel US-Vizepräsident Richard Cheney. Cheney hat in einem Interview des Fernsehsenders CNN gesagt, erst müsse Arafat Schritte zur Umsetzung des Tenet-Planes unternehmen und natürlich müsse er den Terror eindämmen. Wie wir im folgenden Beitrag hören werden, wird aber nach wie vor gemordet, wird geschossen im Nahen Osten. Rolf Bühlmann. Es dauerte fast 12 Stunden, aber am Ende hatte die israelische Armee ihren Auftrag ausgeführt. Am frühen Nachmittag spürte sie 4 Männer auf, die in der Nacht von Jordanien aus nach Israel eingedrungen waren, und tötete sie. Die Eindringlinge hatten nachts am Grenzzaun einen Alarm ausgelöst, weil kurz zuvor die jordanische Armee Israel informiert hatte, dass sie im Grenzgebiet 2 Männer erschossen habe, die offenbar in Israel Anschläge verüben wollten, wurde Großalarm ausgelöst. Touristen und Ausflügler wurden aufgefordert, die Region zu verlassen. Die Armee führte eine groß angelegte Fahndungsaktion durch, die dann um ungefähr 14 Uhr Ortszeit mit dem Tod der 4 Gesuchten endete. Schon zuvor hatte es neues Blutvergießen gegeben. Palästinenser nahmen im Westjordanland einen gepanzerten Bus unter Beschuss, in dem eine Gruppe Siedler unterwegs war. Eine 23-jährige Frau wurde getötet. Die Armee startete sofort eine Suchaktion, bei der ein palästinensischer Polizist erschossen wurde. Und die Sicherheitskräfte in Israel bleiben weiter in Bereitschaft. Die Warnung vor möglichen neuen Attentaten wird von den zuständigen Stellen weiter aufrechterhalten. All das geschah kurz vor Beginn des vierten und, wie viele Beobachter meinen, möglicherweise entscheidenden Treffens hochrangiger Sicherheitsvertreter von Israelis und Palästinensern. Unter der Vermittlung des US-Sondergesandten Zinni soll eine Waffenruhe vereinbart werden und die Umsetzung des Tenet-Planes. Der Tenet-Plan soll die Sicherheitszusammenarbeit beider Seiten wiederherstellen und im Endeffekt in den Mitchell-Plan münden. Dieser wiederum bereitet dann den Weg für politische Verhandlungen und soll am Ende zu einem Friedensvertrag führen. Doch so weit ist es noch lange nicht. Die bisherigen drei Treffen, bei denen es in erster Linie um die Umsetzung der Waffenruhe ging, sind allesamt gescheitert, wenngleich es nach der letzten Gesprächsrunde auch hieß, man habe erste Fortschritte gemacht. Vom Ergebnis der heutigen Verhandlungen könnte es auch abhängen, ob Palästinenserpräsident Arafat nächste Woche zum arabischen Gipfel nach Beirut reisen darf. Solange es weiter Anschläge gibt, werde er das nicht gestatten, sagte Premierminister Sharon heute bei einer Kabinettssitzung. Etwas optimistischer dagegen Außenminister Peres. Er sagte, es gebe eine faire Chance für eine Waffenruhe. Heute könne der entscheidende Tag sein. Und wenn bezüglich der Waffenruhe eine Vereinbarung erreicht werde, dann könne Arafat wohl auch nach Beirut gehen, so Peres. Premierminister Sharons Vorschlag, selbst zum Gipfeltreffen zu reisen, hat in der arabischen Welt eher für Heiterkeit gesorgt, als dass er ernst genommen worden wäre. Sharon hatte in einem Interview gesagt, er habe den USA vorgeschlagen, dass er selbst den arabischen Gipfel besuchen könnte, um dort Israels Vorstellungen zur Lösung des Konfliktes vorzulegen. Unter Bezug auf Sharons Drohung, Arafat möglicherweise die Rückkehr in die Gebiete zu verweigern, scherzte Amr Moussa, der Generalsekretär der Arabischen Liga, wenn Sharon tatsächlich nach Beirut komme, dann müsse man sich gut überlegen, ob man ihn wieder nach Israel zurücklässt.